viele hundert Jahre noch ein. Dieses Lied will ich ja nie heut singen. Dieses Lied soll dir zum Ruhm erklingen, wenn dir dran spanischer Weine in lauschiger Nacht. Ich halte sie selig umfangen und sie kennt mein heißes Verlangen, das Brennen der Wacht. Es grüßen von Ferne die silbernen Sterne. Es wieder rauscht in die Lieder, Granada. Er schimmert im hellblauen Morgen, er rüber die Berge des Sierra Nevada. Wenn über Granada die Attacke war, Shiva.